Vom 31. August bis zum 2. September fand im Kulturhaus 25. April in Pyongyang das gemeinsame Konzert des Ensembles Songbong und des verdienten staatlichen Chorensembles mit großem Publikumserfolg statt. Auf die Bühne wurden bunte Musikstücke gebracht, darunter Orchester und Herrenchor, Wir werden immer dem Führer treu folgen, Unterhaltungsmusik, Einzug zur Front, Herrenchor, Nur ihnen werden wir treu sein, Damen kein Chor, Das Antlitz Koreas und Gesang und Tanz beneide uns.